Kuhmuckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut. Nur ein einziges Mal war der Schreinermeister Eder mit seinem Pumuckl auf einem Bauernhof in der Sommerfrische. Das war für den kleinen Kobold ein wunderbares Erlebnis. Und wisst ihr, was ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist? Die Obstbäume. Dass man einfach auf einen Baum klettern kann und ein Stück von einem Apfel abbeißen, das war wie ein Wunder für ihn. Und da der kleine Kerl ja immer nur ein winzig kleines Stück Apfel herunterbeißen konnte, so als hätte eine Amsel daran genagt, hatte ihm der Meister Eder das Apfelbaumvergnügen auch nicht verboten, so wenig wie es einem Vogel verboten wird. Ja, und dann kam er wieder zurück in die Großstadt und da gingen ihm die Obstbäume entsetzlich ab. Eines Tages saß er in seiner kleinen Schiffsschaukel und dachte angestrengt nach. Dann sagte er, Kannst du nicht einen Obstbaum kaufen, einen Obstbaum, was? Und ihn hier vor das Fenster stellen? Was, ein Obstbaum vors Fenster? Na, das geht nicht. Ja, oder links vom Fenster oder rechts vom Fenster. Geht zur Pumuckl. Erstens gehört mir der Hof nicht und zweitens ist er doch gepflastert. Da wächst kein Obstbaum. Ja, und kann man das Pflaster nicht wegpflastern? Nein, das kann man nicht. Kann man nicht? Pflastern. Dann ist das Pflaster ein dummes Pflaster, jawohl, ein scheußliches Pflaster. Und die ganze Stadt ist voller Pflaster, eine Pflasterstadt. Ja, es beruhigt schon wieder, ja. Der Pumuckl, der liebt nämlich Gras und keine Straße. Und Pflaster hasst er, jawohl, er hasst Pflaster. Pumuckl, das kann ich doch auch nicht ändern. Warum? Aber schau, ein paar Bäume haben wir ja auch in der Stadt, wenn es den Anlagen übergehst. Ja, aber das sind ja keine Obstbäume. Nein, Obstbäume sind da nicht. Ja, ich will aber Obstbäume haben. Weißt du, da kann man in dem Laub sitzen und vor der Nase, da baumelt ein ganzes Mittagessen. Mhm. Und man muss nur den Mund aufmachen und... Ich will Obstbäume haben. Ja, mei, dann da gibt's nur eins. Such dir die Obstbäume. Ja, das werde ich auch. Das werde ich auch. Jawohl, ich gehe jetzt auf eine Obstbaumsuche. Auf eine Obstbaumsuche. Und ja, ich werde ein Obstbaumfinder. Ja. Und dann werde ich ein vom Obstbaumesser. Mhm. Und dann werde ich ein Obstbaum... Ja, Kobold. Jawohl, Wiedersauen. Ja, viel Erfolg, gell? Der Meister Eder hat natürlich nicht geglaubt, dass der Pumuckl einen Obstbaum findet. Aber er hat vergessen, dass hinter den Anlagen, in die der Pumuckl gelaufen ist, so eine große Heimgartensiedlung ist. Und dass es da tatsächlich nicht nur Apfelbäume, sondern auch Birn- und Pflaumenbäume gibt. Der Pumuckl war vor Glück außer sich. Er hat alle Gärten inspiziert und sich den mit den meisten Obstbäumen gemerkt. Und dann ist er schnell heimgerannt, um seine Entdeckung auch voller Triumph zu melden. Ich habe es ja gewusst. Ich habe Früchte gefunden, so viel ich möchte. Und so bin ich auch sehr tüchte. Ist ja auch egal. Also jedenfalls, Äpfel gibt es und Birnen und Pflaumen. So, ja, wo denn? Ja, hinter den Anlagen. Weißt du, hinter den Anlagen? Ich bin Jäkel, ganz ja. Hinter den Anlagen, das sind Gärten. Ja, ja. In den Gärten. Ja, ich weiß schon, die Heimgärten, an die habe ich gar nicht gedacht. Du, da darfst du aber kein Obst nehmen, gell? Ich nehme ja keins. Weißt du, ich beiß ja nur mal ein bisschen da und ein bisschen hier. Ja, ich habe schon versucht. Also, du, ich gehe jetzt gleich wieder. Ich wollte dir nur sagen, Nein, das tust du nicht. Aber im Urlaub, da habe ich es auch getan. Und da hast du es auch erlaubt. Pumuckl, das ist auf dem Land was anders. Unser Bauer hat einen riesigen Obstgarten gehabt, da ist wirklich auf ein paar Äpfel nicht angekommen. Aber in der Stadt, da ziehen sie es mühsam auf und dann hängen 3-4 Äpfel an so einem Baum und auf die ist der Besitzer besonders stolz. Ja, aber ich habe ja einen Garten mit vielen Bäumen gefunden. Aha. Und auf jedem Baum sind viele Früchte. Und da kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Du, und außerdem sind die vielleicht auch noch nicht reif. Das am Land waren Frühäpfel. Die sind reif, die haben ja schon ganz rote Backen und blaue Backen. Ja, haben sie auch. Und grüne. Ja, und du kriegst von den roten und blauen und grünen Backen so einen Bauchweh, dass es ganz aus ist. Nein, ein Kobold nicht, ein Kobold nicht. Nie. Ein Kobold kriegt nie Bauchweh, da lache ich ja. Ja, da vergeht dann auch das Lachen, gell? Oh, ich werde jetzt ein Obstverspeiser. Und in der Stadt ist es jetzt auch wieder ganz schön. Und das dumme Pflaster, das kann ruhig dumm bleiben. Mhm. Und der Pumuckl, der ist sehr vergnügt. Du gestattest, dass ich jetzt gehe, sause, renne. Jawohl, lebe wohl! Pumuckl! Mein, hoffentlich ist da nicht zu viel von dem Zeug. Der Pumuckl war ganz aus dem Häuschen. Er hat seinen Garten gleich wieder gefunden und ist von einem Baum zum anderen gehüpft und hat da mal von einer Birne versucht und dort von einer Pflaume und da ein Stück Apfel und dann hat er wieder von vorne angefangen. Der Gartenbesitzer, ein pensionierter alter Herr, hat von alledem natürlich nichts gemerkt. Das heißt, einmal ist ihm ein Apfel vor die Füße gekullert, der vom Pumuckl angenagt war. Er hat den Apfel aufgehoben und den Kopf geschüttelt. Sonst nichts. Als der Pumuckl so richtig satt war, ist er vergnügt wieder zum Meister Eder zurückgelaufen. Vergnügt mit dem Bauch voller Obst kommt der Pumuckl jetzt angehobst. Der Gärtner sich mobst und du mich lobst. Was tue ich? Ja, du lobst mich, das stimmt doch, oder? Ja, warum soll ich dich denn loben? Weil ich kein Bauchweh habe, überhaupt keins. Und so viel abgebissen habe, also so viel. Ja, das hättest du aber nicht sollen. Warum? Einmal in einen Apfel beißen, das schon, aber naja, so viel kann es ja auch nicht gewesen sein bei dem kleinen Magen. Das war aber sehr viel. Das war so viel, dass der Mann, dem der Garten gehört hat, seinen Kopf geschüttelt hat. Ich will jetzt auch gleich wieder hingehen, weißt du, und weiter essen. Ich bin nur mal kurz zum Essverschnaufen hergelaufen. Ui, das reimt sich ja schon wieder. Also ich sage dir, Obst essen, das macht richtig dichterisch. Ich sause gleich wieder. Nicht so schnell, nicht so schnell. Du kannst jetzt keinen Sport draus machen. Sei froh, dass du nicht Bauchweh gekriegt hast. Ja, gut, dann bleibe ich noch ein bisschen. Ja. Ein kleines bisschen. Aber dann muss ich dringend wieder Obst essen. Oh. Der Pumuckl hat ganz richtig erzählt. Der Heimgartenbesitzer war wirklich erstaunt, dass da in ein paar seiner Äpfel, und zwar immer genau in der Mitte der rotbackigen Seite, ein Loch gebissen war. Und er hat wirklich den Kopf geschüttelt. Als der Pumuckl weg war, ist der Herr Bernbacher, so heißt der Gartenbesitzer, zum Nachbarn rübergegangen und hat gesagt: Sie, sagen Sie mal, Herr Nachbar, sind Ihre Äpfel auch so komisch anbissen? Meine Äpfel? Nein. Ich habe jedenfalls nichts bemerkt. Aha. Aber wissen Sie, das sind Vögel. Vor allem die Amseln. Die Viecher sind derart frech. Man soll direkt ein Netz über seine Bäume spannen. Ja, da haben Sie recht. Das muss ich machen. Gell? Aber das ist für einen immer ein bisschen schwierig. Wieso? Hätten Sie vielleicht Zeit, mir dabei zu helfen? Ja, freilich. Speber, ich muss nur noch das Unkraut aus meinen Beete rausmachen. Mhm, also, in einer halben Stunde komme ich dann rüber und da kann ich Ihnen ein bisschen helfen. Ja, ist schon gut, dankeschön. Gell? Wenn der eine Ahnung gehabt hätte, dass die Amsel Pumuckl hieß. Der saß mittlerweile quietschvergnügt im Apfelbaum. Das heißt, so ganz quietschvergnügt war er schon nicht mehr. Ganz leise fing sein Magen nämlich an, sich gegen das ungewohnte viele Obst zu wehren. Das Hineinbeißen machte schon gar keinen rechten Spaß mehr. Der Kobold zog es vor, nur so ein wenig auf einem kleinen Zweig hin und her zu schaukeln. Aber seltsam, auch das Schaukeln war nicht besonders vergnüglich. Da setzte sich der Pumuckl in eine bequeme Astgabel, wo er sich ein bisschen anlehnen konnte, und versuchte, ein kleines Verdauungsschläfchen zu machen. Und weil er die Augen gerade zugemacht hatte, sah er nicht, dass der Nachbar mit dem Netz ankam. So, Herr Bernbacher, da bin ich. Das ist nett von Ihnen. Ich habe auch gleich ein Netz von mir mitgebracht, falls das Ihre nicht langt. Sehr praktisch. Ich kann Ihr Netz gut brauchen. Ja, gell. Inzwischen habe ich nämlich entdeckt, dass diese Amseln auch in meine Birne gebissen haben. Na, sowas. Also, das ist komisch. Bei mir ist nicht ein Apfel angebissen und nicht eine einzige Birne. Okay. Ich bin extra auf den Baum aufgeklettert und hab nachgeschaut. Ja, das ist ja, als ob Sie es gerade auf mein Obst abgesehen hätten. Vielleicht haben Sie, Herr Birnbacher, eine besonders gute Sorte. Mhm. Man möchte es nicht glauben. Die Viecherl merken sowas gleich. Jedenfalls legen wir denen jetzt das Handwerk. Mhm. Das Netz ist so eng, da kommt kein Vogel durch. Ja, warten Sie. Gehen Sie darüber und Sie nehmen das eine Ende und ich das andere und so. Und jetzt mit einem Schwung. Oh, oh. Rück! Gurdis! Erst bei diesem Gurdis hat der Pumuckl die Augen aufgerissen und siehe da, er war gefangen. Er kletterte von einem Ast zum anderen, aber überall war schon das Netz. Und es war wirklich sehr engmaschig. Zu dumm. Der Pumuckl machte sich auf die Suche nach einem Ausschlupf. Aber mitten in der Suche hielt er ein. Denn was er da vom Gespräch der beiden Männer hörte, ließ ihm das Blut in den Adern gerinnen. Sonst, Herr Birnbacher, haben Sie Ihre Bäume eigentlich mit irgendeinem Insektengift gespritzt? Ja, natürlich sind die Bäume gespritzt. Aha. Da wird alles Ungeziefer kaputt. Ja, ja. Aber gegen die Amseln nützt es halt nichts. Es gibt ja heutigen Tag fast gegen alles ein Gift, gell? Ja, die reinste Giftküche hat man als Gärtner. Körner gegen die Schnecken und andere Körner gegen die Wühlmeis. Ja. Und zum Sprühen gegen die Obstbaumschädlinge. Ja. Gerade Obacht geben muss man, dass man sich nicht eines Tages selber vergibt, gell? Da haben Sie wohl recht, Herr Birnbacher. Aber was nimmt man nicht alles mit in Kauf, nicht? Wenn nur die Schädlinge draufgehen dabei. Stellt euch vor, Gift gegen Obstbaumschädlinge. Versteht ihr, dass der Pumuckl vor Schreck fast vom Baum gefallen wäre? Er war doch ein Obstbaumschädling, nicht wahr? Allerdings kein Insekt. Aber woher sollte der Kobold wissen, dass die Gärtner nicht auch ihn meinten? Vielleicht konnten die beiden auch Kobolde vergiften. Dem Pumuckl, dem sowieso schon ein wenig übel war, wurde es gleich fürchterlich schlecht. Und weil er dem Meister Eder nicht geglaubt hatte, dass zu viel Obst Bauchgrimmen verursachen kann, dachte er nichts anderes, als dass sein Bauchweh das erste Anzeichen der Vergiftung sei. Verzweifelt zerrte er an dem Netz und wimmerte dabei vor sich hin. Ich will nicht draufgehen! Ich will nicht sterben! Ich hab hier bloß ein wenig abbeißen wollen! Das war doch nur Spaß! Mir ist so schlecht! Ich sterbe gleich. Mein ganzer Bauch dreht sich innen herum. Wie das Gift zwickt in meinem Bauch und wie es poltert. Meister Eder! Meister Eder! Ich will heim. Ich will in mein Bett. Ich will hier heraus. Ich zerreiße das Netz. Ich zerreiße es einfach. Jawohl! Oh, mir ist schlecht. Oh! Ich sterbe. Nun, die Angst hat dem kleinen Kerl eine Menge Kraft gegeben und er hat tatsächlich halb gebissen, halb gerissen ein Loch in das Netz gekriegt und ist heimgerannt, als würde es hinter ihm brennen. Ganz käseweiß ist er bei Meister Eder angekommen. Schnell! Du musst mir helfen. Ich bin gleich drauf gegangen, wegvergiftet, mausetot gestorben. Oh, in meinem Bauch sind 1000 Obstbaumschädlinge. Du hast nicht gesagt, das war zu viel Obst. Das wird jetzt einen sauberen Durchmarsch geben, mein ganz käsig bist. Wie soll ich denn käsig sein, wenn ich überhaupt keinen Käse gegessen habe? Ich habe nämlich Gift gegessen. Verstehst du? Gift hast du gegessen. Gift, ja. Die Äpfel, die waren eingegiftet. Also jetzt versteh doch schneller. Ich sterbe. Ja, um Himmels willen. Hab Gift gesprüht. Gegen Obstbaumschädlingler. Und ich war ein Schädling. Und jetzt, mein Bauch. Ach, jetzt verstehe ich. Spritzt man die Obstbäume? Spritzt man die Obstbäume? Und dann spritzt, während du umgesessen bist? Nein, schon im Frühjahr, ja. Im Frühjahr? Ja, okay, im Frühjahr. Das macht doch die Äpfel nichts mehr aus. Nein, den Äpfeln macht das nichts, aber den Schädlingen. Ja, jetzt sei nicht so albern. Erstens bist du kein Insekt, oder? Ich und ein Insekt. Erlaube mal, also, ich bin ein Schädlinger. Ah, na, woher? Das Gift ist gegen Insekten. Das tut den Äpfeln gar nichts. Sonst könnten die Menschen die Äpfel ja auch nicht essen. Und zweitens wirkt das nicht vom Frühjahr bis jetzt. Und wie das bis jetzt wirkt? Mein Bauch. Stell dich nicht so an. Mein Bauch zerreißt. Ich muss. Oh, entschuldige. Ich muss. Oh. Hab ich's nicht gewusst. Aber nicht folgen. Immer nur weiter Obst essen. Und wahrscheinlich doch nicht ganz reif. Gott sei Dank hab ich getrocknete Blaubeeren da. Das hilft unfehlbar dagegen. Der Meister Eder hatte natürlich völlig recht. Es war nichts weiter als zu viel unreifes Obst. Und nachdem der Pumuckl getrocknete Blaubeeren gegessen hatte, wurde es auch wieder gut. Aber das mit dem Gift hat er sich einfach nicht ausreden lassen. Kaum war es dem kleinen Kerl wieder gut, fing er an. Dem Herrn, dem zeige ich's aber, einfach Kobolde zu vergiften, nur weil ich mal so ein bisschen an seinen dummen, krummen Äpfeln genagt habe. Ich will doch ihn dafür... hoffentlich nicht wieder Äpfel essen, hä? Nein, ich werde mich ganz anders rächen, ganz anders. Ich werde... Nichts wirst du verstanden, der Herr hat dir gar nichts Böses tun wollen. Der hat nur getan, was jeder Gartenbesitzer tut. Schließlich gehören ihm die Äpfel und nicht dir. Schließlich hab ich Bauchweh gehabt und nicht du. Ja. Also muss ich als Rausgleich auch wieder was tun. Jawohl, und ich werde, es ist so dumm, dass über dem Apfelbaum ein Netz ist und über dem Birnbaum auch. Pumuckl, ich lass dich überhaupt nicht mehr fort. Du gehst mir nicht mehr in diesen Heimgarten und wirst nichts tun, sonst setzt ein fürchterliches Donnerwetter, verstanden? Leider hab ich überhaupt kein einziges Wort verstanden. Ich denke nach und da verstehe ich immer sehr schwer, was du sagst. Verstanden? Ich sperre dich wieder in die Schublade. Aber nur, wenn du mich erwischst. Aber du erwischst mich nicht, denn das Fenster ist offen. Pumuckl! Pumuckl! Schon bin ich draußen! Pumuckl! Pumuckl! In dem Garten ist nämlich noch ein Pflaumenbaum. Du glaubst es kaum. Ein Traum von einem Pflaumenbaum. Was sollte der Meister Eder da machen? Er ging also seufzend wieder an seine Arbeit. Der Pumuckl aber sauste in den Garten, diesmal nicht, um vom Obst etwas abzubeißen, sondern um Pflaumen herunterzuschmeißen. Hoppla, die Reimerei scheint ja ansteckend zu sein. Aber es war so. Er kletterte auf den Baum und riss Pflaumen ab und warf sie hinunter. Nach ungefähr 10 Stück verschnaufte er. Schon so viel Arbeit getan und nichts davon ist zu sehen. Auf dem Baum hängen noch entsetzlich viele. Es fällt überhaupt nicht auf. Und das alberne Gras auf dem Boden, das verschluckt einfach die Pflaumen. So was Dummes. Da muss ich ja 5 und 7 und 107 Stück runterwerfen. Aber ich will's tun. Der soll sich ärgern. Den armen Pumuckl vergiften. Ob ich doch mal an einer herumbeiße? Lieber nicht. Geh runter, du dummer Pflaumerich. Und du auch. Es fällt immer noch nicht auf. Wenn nur dieser Herr Bernbacher mal unter dem Baum vorbeiginge, dann würde ich ihm einfach eine Pflaume auf den Kopf fallen lassen. Das wäre schön. Aber der redet da drüben mit dem Nachbarn. Reden. Was die Menschen doch immer miteinander reden müssen. Mal sehen, ob ich ihn herlocken kann. Eine vergiftete Pflaume auf dem Kopf von dem Tropf. Das muss doch gelingen. Ich mach mal vielleicht eine Amsel nach. Denn dann kommt er vielleicht, um sie zu verjagen. Der schaut nicht mal rüber. Hallo! Also ich glaube, der hört nicht recht. Muss ich eben weiterarbeiten und Pflaumen runterwerfen ins Gras. Wie im Traum fällt vom Baum eine Pflaume. Das ist sehr gut. Noch besser wäre natürlich, wie im Traum fällt vom Baum eine Pflaume, Bernbacher Staume, nein, Staune. Ah, jetzt kommt er, schnell geworfen, schnell gezielt. Hoppla. Was heißt da Hoppla? Ärgern sollst du dich. Nochmal eine. Ja, gibt's denn dieser? Was ist denn los, Herr Bernbacher? Ja, meine Pflaumen sind schon so reif, dass wir auf den Kopf fallen. Oh, dir wird noch das Lachen vergehen. Noch eine. Schade, die ging daneben. Aber die wollte den Baum heute sowieso ablernen. Wird ja höchste Zeit. Soll ich Ihnen helfen kommen? Na, danke schön, braucht's nicht. Wissen Sie, ich schüttel den Baum. Meine Frau wägt die Pflaumen nicht mehr ein. Da macht's nichts, wenn sie runterfallen. Wie bitte? Das macht nichts, wenn die runterfallen? Wo ich mir doch solche Mühe gebe. Das ist ja. Das ist ja allerhand. Kriegst du gleich noch eine auf den Kopf. Hoppla! Schon wieder? Ich muss mir direkt einen Hut aufsetzen, damit sie mir nicht immer auf den Kopf fallen. Der setzt einfach einen Hut auf. Ich hab doch auch keinen Hut aufsetzen können gegen das schreckliche, entsetzliche Gift. Ich muss mir direkt eine neue Rache ausdenken. Ich muss mir... So, und jetzt schütteln wir dich ein bisschen beimal. Nicht schütteln, nicht schütteln! Ich fall ja runter, ich bin doch keine Pflaume. Nicht! Haben Sie was gesagt? Wie bitte, was soll ich gesagt haben? Ob Sie was rübergerufen haben? Nein, ich hab nichts rübergerufen. Da ist das woanders hergekommen. Komisch. Jetzt, wo ich schütteln, fallen gar nicht so viel runter. Noch einmal. Nicht schütteln! Nicht, das ist ja allerhand. Das ist ja, halt! Ich falle, au! Ah, was war jetzt das? Da hat jemand aufgeschrien. Herr Nachbar, Sie, ist Ihnen was passiert? Mir, was sollte mir passiert sein? Nix. Also jetzt werde ich wirklich alt. Jetzt höre ich schon die komischen Sachen. Ja. Ich bin hängen geblieben. Ich hänge an meiner Hose. Und wenn ich an etwas hängen bleibe, dann sieht man mich. Oh, was mache ich nur? Hoffentlich schaut er nicht drauf. Ich muss da weg. Ich muss da weg. Sonst, große Klabautas, steht mir bei. Ich will mich nicht mehr rächen. Ich will gleich heimgehen. Was mache ich nur? Halt! Ich schlüpfe aus der Hose und lass die einfach hängen. Ja, ja. Das geht. Das. Oh. Warten Sie, Herr Bernbacher. Ich helfe Ihnen jetzt schütteln. Zu zweit geht es viel besser. Ah, das ist aber nett von Ihnen. Oh, ja. Schütteln mal. Fest. Oh. Oh, ouch. Haben Sie sich weh dann? Ich? Mir weh? Sie? Nein, woher? Nein. Denn das Autsch kam ja vom Pumuckl, der heruntergepurzelt war. Und zwar ohne Hose. Die hing jetzt als einziges, was von ihm sichtbar geblieben war, als blauer kleiner Fetzen am Baum. Der wieder unsichtbar gewordene Kobold aber rannte, zwar vom Hängenbleiben erlöst, aber ohne Hose nach Hause. Wie gut, dass das niemand sehen konnte. Die Leute hätten nicht wenig gelacht. Und natürlich auch gestaunt. Der Meister Eder hat auch gestaunt, als er seinen Pumuckl angerannt kommen sah. Aber gelacht hat er nicht. Ja, wie siehst denn du aus? Du hast ja nur noch der Joppel an, um Himmels Willen, was ist denn passiert? Alles ist passiert, einfach alles. Vom Baum bin ich geschüttelt worden und dabei hängen geblieben und du weißt doch... Das Koboldsgesetz, ja, und hat er wer gesehen? Es waren viele Blätter um mich herum, aber wenn ich noch lange hängen geblieben wäre, hätten die mich doch irgendwann gesehen und darum bin ich aus der Hose herausgeschlüpft und die hängt noch dort und jetzt... Und jetzt? Und jetzt meinst du, ich steige jetzt auf den Baum und hol's wieder? Also, dann laufe ich eben so herum, ist zwar ein wenig kühl und... Na, gehst gefälligst wieder hin und holst es selber. Gell? Ich bin doch nicht verrückt. Die schütteln mich ja wieder, als wenn ich eine Pflaume wäre. Und außerdem hat die Hose einen Riss von oben bis unten. Ach, und noch von unten das bis oben. Das geht mir gerade noch ab, wo es so schwer ist, für deine Größe ein Quant zu kriegen. Ja. Ich hab gleich gesagt, du darfst nicht mehr in den Garten, aber nein, nicht folgen. Wirklich, ich sollte ja so rumlaufen lassen. Ja, aber ich musste mich doch für das Gift rächen und das ist bloß ein bisschen schief gegangen. Ich wollte nämlich lauter Pflaumen runterwerfen. Ja, und bis zu lauter runterfallen gar nicht mehr dazukommen. Die ist Geschichte ganz recht. Ich bin schon dazugekommen, aber der dumme Mensch, der hat sich nicht geärgert, sondern gefreut. Und wenn ich dürfte, dann würde gar nichts darfst du. Nein, nichts darf ich, nichts darf ich. Ich habe nämlich in meinem Schreck versprochen, dass ich mich nicht räche, wenn ich bloß wieder runterkomme. Und jetzt ist die ganze schöne Rache. Und ich bin nicht nur vergiftet, sondern ich bin auch noch... Ich friere auch noch. Ja. Ich will meine Hose wieder. Ja, ja, du gehst jetzt sofort ins Bett, sonst erkältest du dich auf der Stelle. Und drin bleibst, bis ich eine neue Hose habe für dich. In irgendeinem Spielwarengeschäft werden schon so ein Puppenquantel haben. Wenn ich mir nur nicht so saudumm vorgehe, wenn ich Puppenkleider im Spielwarengeschäft verlange. Also, ich sag bloß, nie mehr schaffe ich mir wieder einen Kobold an. Und ich schaffe mir nie mehr einen Meister Eder an, jawohl, weil er gar nicht ein bisschen nett ist und mich gar nicht tröstet. Und überhaupt, ich gehe jetzt ins Bett und ich bin fürchterlich mit allen Menschen beleidigt und dichten tue ich auch nie mehr. Das wird recht erholsam sein für mich. Nein, das wird es nicht. Lieber fange ich auf der Stelle wieder zu dichten an. Jawohl. Gott. Moment, jetzt fällt mir gerade keins ein. Jetzt weiß ich eins. Ich sitze hier in meinem Bett und finde den Eder gar nicht nett. Und wenn ich 1000 Pflaumen hätt, dann hätt, fett, die. Ich finde keinen Reim mehr auf die ganze dumme Geschichte. Ist auch nicht einfach, da noch einen sinnvollen Reim drauf zu finden. So wenig einfach, wie es für den Meister Eder war, ein passendes neues Kleidungsstück für den kleinen Kobold zu finden. Aber er schaffte es. Zwar nicht eine blaue Hose, sondern eine rote, aber dafür war sie ganz modern, wie sie die Puppen eben heutzutage tragen. Die beiden Gartenbesitzer haben sich allerdings noch sehr gewundert, als ihnen zum Schluss, als schon alle Pflaumen heruntergeschüttelt waren, noch ein blaues, zerrissenes Stoffstückchen vor die Füße flog. Aber eine Erklärung finden die Menschen ja für alles. Und so nahmen sie schließlich an, dass der Wind das blaue Höschen von Nachbarskindern herübergetragen hatte. Und das ist gar keine so schlechte Erklärung, finde ich.